ways. Ewige Lösung bedeutet, wenn er deine Wege leitet. That he is the one directing your ways. Wenn Jesus deine Wege leitet. Whatever decision you are taking, was auch immer die Entscheidung, die du triffst, allow him to be the one directing you. Dass er derjenige ist, der dich leitet. He never create man to for man to direct his step. Er hat den Menschen nicht erschaffen, sich selbst zu lenken. He should be the director. Er sollte unsere Schritte. He should be the one to show you the way. Er sollte uns den Weg zeigen. He should be the one to guide you. Er sollte uns führen. You know, the way might not even make any sense. Der Weg macht vielleicht keinen Sinn. Ah, praise the Lord. Halleluja. You know, his ways might not make any sense in the natural world. Wege machen der natürlichen Welt keinen Sinn. You know, when you say it to people, they will all laugh. Wenn du es zu Leuten sagst, lachen sie. Yeah, the pastor said you should do that. Pastor hat das gesagt. Yeah, you didn't say. He said God said you should do that. Gott hat gesagt, ah, your common sense is supposed to tell you that. It's not. That is not true. That is not going to work. Jeder, der bei einem klaren Verstand ist, will doch wissen, dass das nicht funktionieren kann. You see, they don't know that God is not common sense. Sie wissen nicht, dass Gott nicht durch Logik funktioniert. But God is spirit. Sondern Gott ist Geist. Praise the Lord. Halleluja. He is not common sense, but spirit. Er ist nicht Logik, sondern Geist. You know, they always want to bring him to their level. Sie wollen Gott immer auf ihr Niveau unterbringen. You better go to his level. Geht lieber zu seinem Niveau. And it's only through Christ that you can go to that level of Christ. Durch Christus auf das Niveau von Christus gehen. Praise the Lord. Halleluja. In Jeremiah 10. Let us go to Jeremiah 10. Jeremiah 10. Jeremiah 10, 18 bis 24. For thus said the Lord, behold, I will sling out the inhabitants of the land at this once. I will distress them that they may find it so. Woe to me, for my heart, my wound is grievous. But I said truly, this is great, and I must bear it. 20. My tabernacle is poured, and all my cords are broken. My children are gone forth of me, and there is none to stretch forth my tent anymore, and to set up my curtains. For the pastors are become brutish, and have not sought the Lord. Therefore, they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. 22. Behold, the noise of the brood is come, and a great commotion out of the north country, to make the cities of Judah desolate, and a den of dragons. And in verse 23, you see here, Jeremiah, he's saying, why are terrible things happening to the children of Israel? Jeremiah sagt, weshalb passieren den Kindern Israels so schreckliche Dinge? Why the people of God, the God's people, why are terrible things happening to them? Passieren ihnen so schreckliche Dinge? You see, a lot of things happen that are not supposed to be happening. Viele Dinge passieren, die nicht passieren sollten. You see, and today that we are just happening today also. Und heute sehen wir das auch. You see, what happened to them happened to us. Das, was den Ungläubigen passiert, passiert auch. You see, they are going through pain. God's children are going through pain. Gottes Kinder Schmerzen. You see, when the same thing happened to them, to the dead. Passiert den Toten. You see, you bring the dead here. You can see the difference between the dead and the living. Du kannst einen Unterschied sehen zwischen einer Leiche und einem lebendigen Menschen. But you can hardly see the difference between God's children and the children zwischen of Satan. Kindern Gottes und Kindern Satans gar nicht mehr sehen. You know, when you go to the doctor, you say, this is the normal thing. This is what happened. It is true, this is what happened. Wenn du zum Arzt gehst und ihm berichtet, was passiert ist. But for us, we are not carnal. Aber wir sind nicht fleischlich. You see, carnally minded as spiritually minded. They are two geistlich things. Gesinnt ist nicht das Gleiche. But for God's children, that are spiritually minded. Die geistlich gesinnt sind. You see, what come upon the carnal people? Was den fleischlichen Menschen passiert, sollte nicht uns passieren. You see, it should not come our way at all. Sollte uns gar nicht in die Quere kommen. But we can see that it's always coming. Wir sehen, dass wir ständig auf diese Dinge treffen. You see, we are always just suffering as smiling. Wir leiden und nehmen es einfach hin. And in verse 23 of Jeremiah 10. Jeremia 10, 23. And Jeremiah said, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not a man that walketh to direct his steps. It is not a man to direct his steps. Ich weiß ja, dass der Weg der Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht lenken kann. He did not create us to direct our steps. Er hat uns nicht erschaffen, unsere Wege zu leiten. He created us to depend on him. Und er hat uns erschaffen, um uns auf ihn Because zu verlassen. Because he is the king. Denn er ist König. He made us kings. Und er hat uns zu Königen ernannt. He says it is not in himself. It is not a man that walketh to direct his steps. We have a lot of steps that we are going to go through. Es gibt viele Schritte, die wir machen werden. But the Lord knows all already. Aber der Herr kennt alle Schritte. And he knows the way. Und er kennt den Weg. He knows the way. Er kennt den Weg. My Lord knows the way. Der Herr kennt den Weg. And that's why you allow him to direct you. Deswegen lässt du zu, dass er dich leitet. You allow him to direct your steps. Dass er deine Schritte leitet. If not, sonst Satan will direct your steps. Wird der Teufel deine Schritte leiten? Satan also direct people's steps. Der Teufel leitet auch die Schritte der Menschen. He direct people's steps. Er leitet die Schritte der Menschen. He will tell you the path you have to go. Er wird dir sagen, wo lang du gehen sollst. Den Weg des Todes. You see the path of destruction. Den Weg der Zerstörung. He directs people's ways today. Er leitet die Wege der Menschen. And for so many God's children, they don't go through Satan's way. Und viele Kinder Gottes entscheiden sich für den Weg. They never want to listen to Christ. Sie wollen Christus nicht zuhören. They are not after him at all. Sie sind nicht hinter ihm her. There's a place I can accept him up to, but from here, no. It's too much. Bis wo ich mich von ihm leiten lasse, aber ab hier muss ich mich selber führen. You see, I can set just I know where there are not the grenzen. Ich habe eine Grenze. The limits, you see, I know where it is up to. Ich weiß, wo diese Grenze. I know when it's over. Ich weiß, wenn es vorbei ist. He did not create you to direct your steps. Er hat uns erschaffen, unsere eigenen Schritte. He is not your father. Just for fun. Er ist nicht aus Spaß nur dein Vater. He's your father to direct your life. Er ist der Vater, der dein Leben Because hat. The life he gave you belong to him. Weil das Leben, was er dir And gibt, nobody can direct that life. Und niemand kann dieses Leben leiten. Nobody can direct that life. Niemand kann dieses Leben vollkommen leiten. Perfekt. Praise the Lord. Halleluja. And he said in verse 24, O Lord, correct me, but with judgment, not in your anger, lest thou bring me to nothing. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Proverbs 20. Sprüche 20. Proverbs 20. Vers 24. Sprüche 20, 24. He said, man's going are of the Lord. How can a man then understand his own way? Vom Herrn hängen die Schritte des Mannes ab. Was versteht der Mensch von seinem Weg? You see, man going should be of the Lord. Die Schritte des Menschen sollten vom Herrn sein. He should direct your step. Er sollte deine Schritte lenken. He should guide you. Er sollte dich führen. He should lead you. Er sollte dich führen. My goings are of the Lord. Allow your going to be of Christ. Lass zu, dass deine Schritte von Christus sind. If not, your going will be of Satan. Sonst werden deine Schritte vom Teufel sein. You see, if you don't allow your going to be of the Lord. Wenn du nicht zulässt, dass deine Schritte vom Herrn sind. There is another power. Dann gibt es nämlich eine andere Kraft. Inferior power. Eine schwächere Kraft. That is bigger than flesh. Aber sie ist größer als das Fleisch. That is stronger than flesh. Stärker als das Fleisch. That's Satan himself. Das ist der Teufel selbst. Without Christ, he can be flesh house down. Ohne das Fleisch kann er. Only Christ, without Christ. Ohne Christus kann er das Fleisch vernichten. Man's going are not of. Man's goings are of the Lord. It's supposed to be of the Lord. Eigentlich sollte es vom Herrn sein. But check your going. Aber untersuche mal deine Schritte. You're going or you're coming in. Dein Ein- und Ausgehen. Is it of the Lord? Ist es wirklich vom Herrn? You're traveling from one place dein to another. Dein Verreisen von A nach B. You see the decision you make. Die Entscheidung, die du here triffst. Here and there. Hier und dort. You see your relationship with people. Deine Beziehung mit Menschen. You see your relationship with whoever. Deine Beziehung mit wem auch immer. Is it of the Lord? Ist es von Jesus? Is the Lord in charge of the relationship? In Kontrolle von dieser Beziehung. Is Christ the reason you have that relationship? Ist der Herr der Grund, weshalb du diese Beziehung hast? Why you move with those people? Weshalb du mit diesen Personen Kontakt hast? Is Christ the reason they are your friend? Ist Christus der Grund, weshalb du mit ihnen Freund bist? Or is it because of the color? Oder ist es wegen der the Hautfarbe? Color of the skin. Wegen der Hautfarbe. Or we are from the same country. Oder weil wir aus dem gleichen Land sind. Or we understand each other. Oder weil wir einander verstehen. Verstehen. Leute verstehen einander. To have, das reicht. To not have a relationship with um Beziehungen mit ihnen zu haben. You see, you understand, they understand him. Er versteht mich, sie versteht mich. Some people even throw that they marry. Es gibt auch Leute, die so heiraten. Praise the Lord. Halleluja. You're going or you're coming in. Dein Ein- und Ausgehen. Is it of the Lord? Es ist vom Herrn. He said, how can a man then understand his own way? Wie kann ein Mensch seinen eigenen Weg verstehen? How can you understand your own way? Kannst du einen eigenen Because Weg the natural man cannot understand the spiritual world. Ein Mensch kann die geistliche Welt nicht verstehen. Because it's the spirit that directs the physical. Das ist das, der Geist, der das physische kontrolliert. Until you walk in the spirit, you cannot walk in the outside. Wenn du nicht im Geist gehst, wirst du auch nicht im physischen you gehen. You see, on the outside, you see, in the physical world. In der physischen Welt. You have to first of all go to places in your mind before you can go to those places. In deinen Gedanken outside. Gehst du erstmal irgendwo hin. It can be a minute, a second. Und es physisch tust. Then you have been there, you just, you know, before, if you want to get up, you are sitting there, you want to get up, you just feel, it just come to you, immediately, then just get up. Bevor du aufstehst. You see, until it come to you inside, you can never come outside. Who understand that? Erst wenn es rein, wenn du es verarbeitet hast, dann kannst du es auch umsetzen. I want to check the time. You see, it's coming from inside. Ich will auf die Uhr schauen. Es kommt von innen. Du denkst erstmal darüber nach und dann tust du es. You see, I want to go to Panoff. You see, it's everything. It comes from your mind. Es kommt von deinen Gedanken. You are coming from there. Praise the Lord. Halleluja. How can you understand your own way? Wie kannst du deine eigenen Wege verstehen? You go through here. It's not working. You go through here. You don't. It's not working. You go through there. You know, it's always guessing here and there. Ratest und ratest und stolperst von Ort zu Ort. Always guessing here and there. Ratest herum. What are you going to do? Today I'm going to be a lawyer. Tomorrow I'm going to heute be a doctor. Will ich Anwalt sein. You see, will ich you see the other day, you see, übermorgen will ich Chirurg sein. That I can sing very well. You see, the other day, I can play drum, you see. You will see, you know, why don't you allow the Lord to be everything? Du lässt nicht zu, dass der Herr alles ist für dich. And in Isaiah 37, Jesaja 37. Vers 23. Jesaja 37, Vers 23. Praise the Lord. Halleluja. Oh, sorry, it says Psalm 37. Psalm 37. 7, please. Psalm 37. Psalm 37, verse 23. Vers 23. The steps of a good man are ordered by the Lord. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. And he delighted in his way. You know your ways. Deine Wege. The way you do things. Die Wege, Art und Weise, the Lord is interested in it. Der Herr interessiert sich dafür. You see, he has that big interest in your ways. Großes Interesse für deine Wege. It's not just his will for you, nicht nur sein Wille. The way you go through things. Die Art und Weise, wie du Dinge unternimmst. You see, you're going out, you're coming in. Ein- und ausgehen. The steps of a good man are ordered by the Lord. The Lord is to order the step of a good man. Der Herr sollte die Schritte des Menschen lenken. But there is also somebody that can order your step if you don't allow, the Lord to order it. Aber es gibt noch jemand anderes, der deine Schritte lenken wird, wenn du es nicht zulässt, dass Gott deine Schritte lenkt. You see, Satan. Der Teufel. That's what is so. People don't want to understand. Das wollen Leute nicht verstehen. They're finding it difficult to understand. Ihnen fällt es schwer, das zu verstehen. You see, it doesn't matter if you don't come to God. Es ist egal, ob du nicht zu Gott kommst. You know what? You know, you see, it doesn't matter because he never forced anybody. Weil er zwingt niemanden. To just listen to him. Ihm zuzuhören. Or to just accept him. Oder ihn zu akzeptieren. To open unto him so that he will come in and live in you and live through you. Und in dir und durch dich hindurch leben kann. Er zwingt dich nicht. You see, and you yourself. Und du selbst. You see, you say, I don't want God. Du sagst, ich will Gott nicht. But you cannot say you don't want Satan. Aber du kannst nicht sagen, ich will den Teufel nicht. Praise the Lord. Halleluja. You see, you can say, I don't want God. Du kannst sagen, ich will But God. There is nothing like I don't want Satan. Aber du kannst nicht sagen, ich will den Teufel. Because immediately you say, I don't want Christ. Nein zu Christus. It's automatic, Satan. We don't need to say, I don't want Satan. Hast du den Teufel schon akzeptiert damit? He just embraces you. He welcomes you into his, er heißt dich willkommen into his kingdom. In sein Königreich. The steps of a good man are ordered by the Lord. Is he the one ordering your steps? Ist er derjenige, der deine Schritte leitet? You allow him to order your steps. Lässt du zu, dass er deine Schritte leitet? This is the decision you are taking. Is he the one taking the decision for you? Diese Entscheidung für dich trifft. Satan also have decision for you. Hat auch Entscheidungen. He wants to direct your life. Er will dein Leben leiten. He had that life that God gave you. Er hat das Leben, was Gott dir geschenkt hat. He wants to steal it from you. Er will es von dir wegnehmen. He wants to destroy it. Er will es zerstören. He has his own plan. Er hat seinen eigenen Plan. Praise the Lord. Hallelujah. In Psalm 37. Psalm 37. Then verse 4. Look at verse 4 of it. 37, 4. He said, delight yourself also in the Lord, and he shall give thee the desire of your heart. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. You see, you are to first of all delight yourself in him. Suche erstmal nach ihm, habe erstmal Freude an ihm. You see, delight yourself also in the Lord. Habe eine Lust am Herrn. You see? And he shall give thee the desires of your heart. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. You see, we change your desire. Wird deine Wünsche verändern. Because you are delighting yourself in him. Denn du freust dich in ihm. You see, in the Lord, im Herrn, changes the desire. Und der Herr verändert dann die Wünsche. He changes your old desire. Verändert deine alten Wünsche. But the question is, are you delighting yourself in him? Aber die Frage ist, erfreust du dich in ihm? He's not just people just say, oh Lord, let me, if I want to go, just force me not to go to the way you don't want me to go. He never forced anybody. Er zwingt niemanden. You know, that's what people, some people even pray. Force me never to go there. Leute beten dafür, dass Gott niemals zwingt, irgendwo hinzugehen. You see, where you don't want me to go, force me not to go there. Wo ich nicht hin will, zwing mich nicht dorthin. And if he will force you, you will not even like it. Denn wenn er dich zwingen würde, würde es dir gar nicht gefallen. You are the one that will be complaining. Du wirst derjenige, der sich beschweren wird. Yeah, I want to go, but it doesn't want me. I don't know why it just forcing me. Why it's not working? Ich möchte nicht dahin, aber ich weiß, aber er zwingt mich dazu, dorthin zu gehen. Delight yourself also in the Lord. Freu dich am Herrn. And he shall give you the desire of your heart. Er wird dir die Wünsche deines Herzens geben. Then when you are dearly delighting yourself in him. Du wirklich eine Lust am Herrn hast. The desire you now have. Die Wünsche, die du dann hast. Is his desire. Dann seine Wünsche. But the question is, are you delighting yourself in him? Aber die Frage ist, hast du eine Lust am Herrn? He sees everything for you. He sees the reason why you want to make that decision. That's the question. Is it for him alone? And not for the flesh. For the old man. You know, there's old desire, there's new desire. So also, you know, the old man and the new man. And let's have the old motive and the new motive. You see, the old desire and the new desire. You see, the old and the new. The Lord changes desire. Der Herr verändert Wünsche. And he changes motive. Und er verändert Motive. Your motive will not be Christ alone. Der Motiv ist dann Christus allein. I want to marry who are because of Christ. Wegen Christus. I want to marry. Why? Because of Christ. Ich will heiraten wegen Christus. Because of Jesus. Wegen Jesus. You know, I want to go to that family so that family also they will embrace Christ. Ich will zu dieser Familie, damit diese Familie die Wahrheit erfährt, damit sie Christus erfährt. So that I will know that they also have a relationship with Christ. Und ich weiß, sie auch Beziehung. You see, I'm a part of. You see, there's nothing I don't want. Whatever I want to do should be because of Christ. Was immer ich tun will, sollte wegen Jesus sein. Anything I want to do that is not of Christ, I reject it. Was nicht von Jesus ist, das verweigere ich. You see, what you want to go at, why? What? The people you want to go and celebrate with. Mit denen du zusammen feiern willst. You see, do they even know that it's Christ that you are to celebrate? Wissen sie, dass es Christus ist, den wir preisen, den wir eigentlich feiern? He said, don't marry them. Wir sollen sie nicht heiraten. Wir sollen Ungläubige nicht heiraten. You see, don't marry their children. Wir sollen nicht die Kinder von Ungläubigen heiraten. If you go into that very day, wenn du dir das anschaust, very well, before you move, before you do anything, you think twice. Wirst du zweimal darüber nachdenken. It's not just marry. Es ist nicht nur heiraten. Don't have relationship with them. Dann hab auch keine Beziehung mit ihnen. Distraction can come to them at any time. Die Ablenkung kann jederzeit kommen. Don't go and be at the right at just in so many in places at the wrong time. Oft sind wir zur falschen Zeit am falschen Ort. You know, if you think of Jehoshaphat, how many of you remember that story? Wir erinnern uns die Geschichte von. You see that man, he followed that king. Er ist diesem König gefolgt. And he was about to be king. He was almost killed. Und er wurde fast getötet deswegen. At the wrong time. Weil er am falschen Ort zu falschen Zeit. The Lord, aber der Herr. He said the Lord saw something in him. Der Herr hat etwas in ihm gesehen. That he uses to deliver him. Was er genutzt hat, um ihn zu erlösen, um ihn zu retten. The Lord saw something. Der Herr hat etwas gesehen. In ihm. That he uses because of that he now. Um ihn zu erlösen. Praise the Lord. Halleluja. from day one. Right from day one. Von Anfang an. He have created man to direct his steps. Hat den Menschen erschaffen, damit mit Gott, damit selbst diese Schritte leitet. He created Adam to direct Adam's steps. Er hat Adam erschaffen, damit Adams Wege leitet. You know, he died, you know. He was the one choosing for him. Er war derjenige, der für ihn. He knows the time for him to do things. Er wusste, wann es an der Zeit war, Dinge zu tun. He knows when Adam is matured and was matured enough to have a wife. Meine Frau zu haben. And he knows that it's a man, that it's somebody, it's human, and not animal, that is to have as a wife. Und wusste, dass Adam nicht ein Tier zur Frau nehmen sollte, sondern ein Mensch. And he knows that it's just one that is good for him. Und wusste, dass nur eine Person gut für ihn ist. And you know, he did not create reserve for Adam. Er hat nicht Reserven für Adam erschaffen, andere. He cares if this one did not work. Weil diese Frau ist verwandelt, gibt es noch jemand anderes? That's nothing like that. How many of you know that? Das hat er nicht gemacht. No reserve. Es gab keine Reserve. They did not create reserve for today. People are waiting. They are looking for reserve. Heutzutage suchen die Leute nach Reserve. They believe that God never created. There is not one person for one person. Sie glauben nicht, dass Gott eine Person. They say he has many person. Others on the land. Er schafft das. God only have one. Das ist mehrere Leute. Aber Gott hat nur eine Person. Look at Adam and Eve. Schau dir Adam und Eva an. No Adam and Eve and Jennifer. Da war nicht Adam, Eva und noch so viele. You see, reserve. Okay, it's only Eve that is your wife. He cares if he died, then this one. He cares if he died, the other one. He cares if this one did not work, the other one. No reserve. Falls Eva stirbt oder falls Eva wegläuft, falls Eva nicht kooperiert, damit es noch jemand anderes gibt für Adam. Das hat Gott nicht so geplant. Because he planned it perfectly. Denn er plant vollkommen. You see, when he created them, he looked at them and said it was good. Hat er gesagt, es ist gut. He said perfect good. Ist vollkommen. If you allow the Lord to direct you, wenn du zulässt, dass der Herr dich leitet, wird es auch vollkommen und gut sein. Praise the Lord. Halleluja. But the question is, will we allow him to direct us? Aber die Frage ist, wenn wir zulassen, dass er uns leitet. You know, when it gets to some time, we see ourselves matured enough to choose. Denn manchmal denken wir, wir sind reif genug, um unsere eigenen Wege zu leiten. I don't need him any longer. Ich brauche Gott nicht mehr. He did not create man. Adam and Eve that way. Aber so hat der Adam Eva nicht erschaffen. You know, it's true. It's you. If you are going to direct your way, wenn du deine eigenen Wege leitest, dann solltest du Ersatz haben. You see, you have to have reserve because Ersatz haben. You see, Satan never planned anything good. Denn der Teufel plant. Because if you are the one directing your ways, it's Satan directing your ways. Aber wenn du deine Wege leitest, leitet der Teufel deine Wege. Because whatever is not Christ is Satan. Und was immer nicht Christus ist, ist der Teufel. Praise the Lord. Halleluja. No reserve. Da gibt es keine Reserve. Because he's fine. Just look at it. It's perfect. Er hat gesagt, es ist vollkommen. Es ist gut. Go. There is nothing bad in Jesus. Es gibt nichts Schlechtes in Jesus. You see, if you see Jesus in your husband, the husband is Jesus in your wife. You see, allow the Lord to be to direct your step, your ways. Und Jesus in einer Ehe. No evil. Und zulässt, dass Jesus deine Wege leitet, dann gibt es da kein Böses, nur Gutes. Amen. Amen. Let us go to James 4. Jakobus 4. James 4, from verse 5. Jakobus 4, von Vers 5. He said, do you think that the scriptures say in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? You know, the spirit of Christ that is in us, he lusteth to envy. Die Schrift rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. He's a jealous God. Er ist ein eifersüchtiger Gott. You know, when you are not allowing him to direct you. Wenn du nicht zulässt, dass er dich leitet. It's envy. Dann ist er eifersüchtig. He doesn't love it also. Das liebt er nicht. If you are the one directing your way. Und du derjenige bist, der sein. Der you see, you just ignore him. Du ignorierst ihn. He's envy. He's, you know, husband. You know why when you if you are married. Ich bin verheiratet. And you follow another man. Und du gehst mit einem anderen. You see, your husband will be. Mann weg. Eben wird eifersüchtig. So, so is the Holy Spirit. So ist auch der Heilige Geist in dir. You see, he lost it. There is envy when he sees you. Not allow him to direct your steps. Dass du nicht zulässt, dass er deine Schritte leitet. Praise the Lord. Halleluja. He's not happy about it. Es freut ihn nicht. Because he knows that something is around to destroy you. Denn er weiß, dass etwas da ist, was dich zerstören kann. He knows that something, you see, that the destroyer is outside. Der Zerstörer da draußen. But I'm inside with you. Ich bin mit Remain drin. Inside with Bleib mit mir. Allow me to direct you. Lass zu, dass ich dich leite. Praise the Lord. Halleluja. Mm. Verse 6. But he giveth more grace. Wherefore he said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. He give a grace to the humble. Er gibt den Demütigen Gnade. Grace to the humble. Gnade means, den Demütigen. It means he work for the humble. Er arbeitet für die Demütigen. Those that submit to him. Die, die sich ihm hingeben. Those that surrender to him. Die sich ihn einfach hergeben. You see, don't accept him as ihn Lord. Akzeptieren als Herr. And you see, just not just Savior, but Lord. Nicht nur als Retter. You see, not just Savior, he saved me. Nicht nur. But Lord, he direct my ways. He direct my steps. Der meine Wege leitet, meine Schritte lenkt. I don't know the way, but he knows the way. Er kennt, I know somebody that knows the way. Ich kenne den Weg nicht, aber er kennt den Weg. I know somebody that can direct me. That I will not regret. I will not fail. Bei dem ich nicht Zweifel haben werde, bei dem ich nicht Dinge bereuen werde. Grace to the humble. Gnade zu den Demütigen. He work for the humble. Those that submit themselves to him. Die sich ihm hingeben. Those that surrender to him. Die sich ihm hingeben. Those that see him in all the areas of their life. In jedem Bereich ihres Lebens sehen. You see, those that connect him to everything. Die, die ihn mit allem verbinden. That see Christ as everything. Die Christus als alles sehen. And it's and here this very verse again. Look at it. But he giveth more grace. He said he giveth more grace. That is to give. You see, there's reward here. Hier ist eine Belohnung. He said he gives. Er gibt. You see, there is reward here. Es gibt eine Belohnung. That he gave. Die er gibt. Grace to the humble. Gnade zu den Demütigen. Those that see him as everything. Die, die ihn als alles sehen. Those that see him as their Lord and their Savior. Die, die ihn als ihren Herrn und Retter sehen. Those that say until he speak, I will not move. Sie sagen, erst wenn er spricht, dann bewege ich mich auch. You see, those that say that I until he tell me to move. Also wenn er mir sagt, ich soll gehen, dann gehe ich auch. You know, that was what he told. He told somebody, let's go there. Put something here, we are coming back here. That is in Matthew. Go to Matthew. Matthäus. Matthew 2. Matthäus 2, verse 13. 13. You see, in verse 13 it says, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. Als sie aber weggezogen waren, sieh, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht dir auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Here, when the three wise men were gone. Als die drei Weisen gegangen sind. You see, now God, the Lord appeared, the angel appeared to Joseph. der Engel ist Josef erschienen. Because he knows the plans of the wicked. Denn er kannte die Pläne des Bösen. You know the three wise men. You know they were also by Herod. Die drei Weisen waren eigentlich auch bei Herodes. You see, Herod said, "Just bring me word when you have found the baby, so that I will come and worship him." Und Herodes hat gesagt, dass sag mir, wenn ihr gib mir Bescheid, wenn ihr ihn gefunden habt, denn ich will auch zu ihm gehen, zum Kind und es anbeten. Aber es war gelogen. And the wise men, they were really going there to worship the child. Aber die drei Weisen, they were going there to worship sie wollten wirklich Gott anbeten. And you know, you know, Herod said, give me word also, so that we come and worship him. Und Herodes wollte das auch, aber es gibt hier zwei Motive. It's only God that can see the inside motive. Nur Gott kann das innere Motiv sehen. And when they have gone. You see, even in that dream, you see, even the Lord, look at verse 12. If you look at verse 12, I've been warned of God in a dream that they should not return to Herod. They departed into their own country another way. You see, he changes ways. Er verändert Wege. You see, changes your ways. Er verändert deine Wege. You see, the ways of death. He says, changes into the ways of life. Verändert er die Wege des Lebens. You see, then we are about to go to the other way. Auf dem Weg. Auf einem anderen Weg. You see, to go to Herod and from Herod, where the child was. Herodes gehen, um ihn zu haben. But the Lord said, I direct your ways. Aber der Herr hat gesagt, ich leite eure Schritte. Allow me to direct it. Lasst zu, dass ich eure Schritte leite. If not, there will be death. Sonst wird es Tod geben. If not, there will be destruction. Sonst wird es Zerstörung geben. And you see, and they listen to the Lord. Und sie haben den Herrn gehört. Some of us will not listen to the Lord. Einige werden sich dem Herrn nicht dem Herrn nicht gehorchen. They will not listen to the Lord. Sie hätten dem Herrn nicht gehorcht. And in verse 13, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise, take the young child and his mother and flee into Egypt. He says, angel said, take God away from the evil. Dieser Engel hat gesagt, nimmt Gott und nimmt ihn weg. God is running away from evil. Gott flüchtet vor dem Bösen. You see, sometimes people don't understand God. Manchmal verstehen die Menschen. They say, greater is he that is in me than he that is in the world. Größer ist der in mir als der auf der Welt. Which means I can just expose myself. Das heißt, ich kann einfach überall hin. Which means I can just do anything. Ich kann tun, was ich will. This is God. Aber das ist Gott hier. You see, that angel, you see, telling Joseph, take him away from the wicked. Der fliehen soll. You don't tempt God. Du versuchst Gott nicht. You don't tempt God. Du versuchst Gott nicht. This is God that can just Herod can sleep and never to wake up. You see, Herod can sleep and he will not wake up. Das ist ein Gott, der Herodes auf der Stelle töten kann, wenn er will. And he's saying because aber trotzdem, he have his own way. Weil er eben seinen eigenen Weg hat. Who understand that? He has his own way that he wants you to follow. Den du nachgehen sollst. That he wants you to go through. Die du gehen sollst. That he might make stupid. Vielleicht macht es keinen Sinn. He might even make him stupid for foolishness. Das ist dumm. You see, like here, you see. Why there a big God? You see, if Jesus is really God. Wenn Jesus doch Gott ist. You know, if God is really, why can't he hold just a man? Konnte er da nicht einen Menschen aufhalten? God, they are taking God running away from man. Sie rennen weg vor Menschen. Praise the Lord. Halleluja. You know, in John 14, Johannes 14, Jesus said, he said, I will not speak again because the prince of this world is here. Jesus hat gesagt, ich spreche nicht mehr, denn der Prinz dieser Welt ist hier. But please understand the word of God. Versteht Gottes Wort bitte. Understand him. Versteht ihn. Then he said, be thou there until I bring thee word. Be there until I speak to you seid again. Da, bis ich wieder zu euch you spreche. See, you learn to be there lerne, until he speak again. Bis hier weiter spricht. He's not, what are you still waiting nicht for? What are you, you see, he did not say, remind me to bring you word. Er hat nicht gesagt, erinnere mich bitte daran. You understand? Zu sagen, he did not say, hurry me up to bring you word. Erinnere mich bitte daran. He said, until I bring you word. Aber er hat gesagt, because I know everything. Denn ich weiß, wann es an der Zeit ist, weiterzugehen. But we are so worried. Aber wir machen uns so viel Sorgen. When is the time? Wann ist es jetzt? I've been waiting, I'm waiting. Nothing is working. Es funktioniert. The time is going. Die Zeit läuft. He said, be there. Du sollst dabei bleiben. Until I bring the word. Bis ich die Antwort. For Herod will seek the young child to destroy him. Satan is seeking who to destroy to Denn der him. Teufel sucht nach Leuten, die er zerstört. They don't care who they destroy. They destroy ihnen ist es egal, wie er zerstört oder nicht zerstört. Er zerstört Leben. Hauptsache, er kann all they want is that they win. Sie wollen einfach nur gewinnen. But the weapon, we have the word of God. Wir haben Gottes Wort. You see, that told us that said, greater is he that is in us. Das uns sagt, dass größer ist than he that is in the world. Der auf der Welt. But it depends on your faith. Aber es kommt auf deinen Glauben. If you are going to believe it, you are going to believe it. If you will not allow the five senses to control you. Deine fünf Sinne nicht kontrollieren. You see, to deceive you. Dich zu betrügen. You see, the doctor, lawyers, to speak through. You see, Satan speaking through them to you. Das to threaten you. It's dangerous. Oder Banker, this is dangerous to you. If you don't do this, it's dangerous. His always is dangerous. Alles ist immer gefährlich. It's true. Without God, it's dangerous. Es stimmt, ohne Gott ist es gefährlich. But you are not without Jesus. Aber du bist nicht ohne Jesus. Praise the Lord. Halleluja. In John 14. Let us go to John 14. Johannes 14. Vers 30. You know, here Jesus was speaking to them. Jesus hat zu ihnen gesprochen. They said, hereafter, I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and hath nothing in me. He said, I will not speak. Ich werde nicht mehr viel reden. Because the prince of this world is coming. Denn es kommt der Fürst dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. You know, people, they always want to tempt God. Leute wollen Gott immer versuchen. Jesus never tempt God. Jesus hat Gott nie versucht. You know, when the Satan said, turn the stone to bread. Als der Teufel gesagt hat, verwandle diesen Stein in Brot. So the people will do it. Heutzutage würden Leute es tun. They will say, I will tell you, I will show you. Ich werde dir zeigen, wer ich bin. I'm going to show them. Jesus never show off. Wie wenn du da sagen, Weißbrot oder Vollkornbrot? Aber Jesus hat das nicht gemacht. Er hat nicht angegeben. He can do it. Er kann es tun. He is God. He is the Creator. Er ist der Schöpfer. But he refused. Because he don't need to prove himself. Dann muss ich nicht beweisen. Before he know who he is. Bevor er weiß, wer er ist. If you like it or not, I am. Ich bin der, ich bin. I am what I am. Ich bin was ich bin. I am that I am. Ich bin der, ich bin. If you believe it or not. Du glaubst oder nicht? Today we want to show. Heute wollen wir es zeigen. We want to show the wir wollen es beweisen. Wir wollen der Welt Dinge beweisen. Back to James, please. Jakobus. That was Matthew 14:30. Johannes. John. Oh, sorry, John 14:30 was that. I don't have it yet, but that is for John 14. The first one, the one before that was Matthew. Matthew 2. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. James 4. Jakobus 4. But he giveth more grace. Where he said, God resisted the proud. He resisted, he fight against the Gott proud. Gott widersteht den Hochmütigen. James 4. Jakobus 4, Vers 6. To be humble. Let me first of all look at this. To be humble. Demütig zu sein. But he giveth more grace. Wherefore he said, God resisted the proud and giveth grace unto the humble. Grace is what he did. Gnade ist das, was er getan hat. Grace is what he achieved. Gnade ist, was er erreicht hat. Grace is victory. Gnade ist sein Sieg. Grace is he the one walking as you are resting. Gnade ist, dass er arbeitet und du dich ausruhst. Grace is working for you. Er arbeitet für dich. Praise the Lord. Halleluja. You see, that is grace. Das ist Gnade. He said he gave more grace to the humble. You cannot humble yourself before God's children. Wenn du dich nicht demütigen kannst vor Gottes Kindern. God's messenger. Vor Gottes Botschafter. How can you humble yourself before God? Wie kannst du dich dann vor Gott demütigen? You see, how can you humble yourself even before God? Wie kannst du dich dann vor Gott demütigen? It's just like what the Bible called love. Genauso wie das, was Gottes Wort Liebe nennt. In 1 John, look at 1 John 4, verse 20. 1. Johannes 4, 20. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. Huh, did you see it? Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. If you say you hate your brother in the Lord, wenn du sagst, ich hasse meinen Bruder, your brother in Christ, mein Bruder in Christus. You see, for he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God? Whom he had not seen. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er dann Gott lieben, den er sieht, den er nicht sieht? So also, you see, if you cannot humble yourself before brothers and sisters, wenn du dich nicht demütigen kannst vor deinen Geschwistern, even before God's children, vor Gottes Kindern, you see, before even pastor, a preacher, the men that you know that they are really preaching the true gospel of Christ. Das Evangelium von Christus, das if you cannot humble yourself before them, du dich vor ihnen nicht demütigen kannst, how can you humble yourself before God? Wie willst du dich dann vor Gott demütigen? The God that you have not even seen. Ein Gott, den du noch nie gesehen hast. You don't even know if he exists. Du weißt nicht mal, ob er existiert. It's like if you don't. Let me use another example. It's like if you. If you don't believe that you, when you speak to your body obey you. Wenn du zum Beispiel auch nicht glaubst, dass wenn du zu deinem Körper sprichst, dass dein Körper dir gehorcht. You don't believe that. Du glaubst nicht daran. You allow your five senses to tell you it did not work. Dass deine fünf Sinne dir sagen, dass es nicht funktioniert hat. How can you believe? Wie kannst du dann glauben? That your name is written in heaven. Dass dein Name im Himmel geschrieben steht. You see, that's why Jesus, he said, the things of this earth, you cannot even believe. How can you believe everything? Die Dinge dieser Erde glaubst du nicht. Wie kannst du dann himmlische Dinge glauben? You see, if your body, you see, if you cannot believe that you are already here. Nicht glauben kannst du schon geheilt. No, the pain is there, but you are already here. Da ist und du schon geheilt bist. There is nothing, no, there is nothing just to show for it, but there is life. Beweis, aber das Leben. Everything is saying nothing, nothing, but the word of God is saying yes. Aber Gottes Wort sagt ja. If you cannot believe the natural thing, something seems to you. How can you believe things of heaven? Himmlische Glauben. That's John 3. John 3. Jesus said it. He said the natural things you cannot believe. How can you even believe the everything? Wie kannst du an die himmlischen Dinge glauben? The everything you cannot believe. If you cannot humble yourself before your brothers and sisters, du dich nicht demütigen kannst vor deinen Geschwistern, how can you humble yourself before God? Wie kannst du dich dann vor Gott demütigen? Because by your fruit you shall be known. Durch deine Frucht wird man dich erkennen. You see, but it's when you can humble yourself, like John, 1 John that we have just read. See, if you can love your brothers and sisters, hier auf Erden, Your brothers and sisters in the Lord. Deine Geschwister auf, I'm not saying those, that are not even children of God. Ich sage, ich spreche nicht über die Ungläubigen. He's not talking about those that are that you're saying. Hier geht's schon die Ungläubigen. We have to love them. Wie sollen sie lieben? The love is the word of God. Die Liebe ist, dass wir ihnen Gottes Wort schulden. Preach to them. Predige Gottes preach Wort. Love. Preach love. Predige. Preach Christ. Christus Liebe. Christus Liebe. But for God's children, ja, für Gottes Kinder, he said we are to be there for one another. Wir sollen da sein füreinander. We are to love one another. Wir sollen einander lieben. If we cannot love one another, wenn wir einander nicht lieben können, how can we say we love God? Wie können wir dann sagen, dass wir Gott lieben? So also, if you cannot humble yourself before your brothers and sisters, wenn du dich nicht demütigen kannst vor deinen Geschwistern, how can you humble yourself before God? Wie kannst du dich dann vor Gott demütigen? Then in verse 21 of 1 John 4. And this commandment have we from him, that he who loved God loved his brother also. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. If you love God, wenn du Gott liebst, it's automatic you will love your brothers and sisters. Du wirst auch deine Geschwister im Herrn lieben. He causes you to love das your brother. Führt dich dazu, es bringt dich dazu, diese you see, first is loving God. Erst ist Gott zu lieben. Praise the Lord. Halleluja. And James 4:7. Let us go to James 4:7. Jakobus 4:7. He says, submit yourself, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Und wirft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. You see, you submit to God. And that is how you resist the devil. Ihr unterwerft euch Gott, und so widersteht ihr dem Teufel. You see, you submit to God. Yeah. That is how you resist the devil. So widersteht ihr dem Teufel. How can you resist the devil? Wie kannst du dem Teufel widerstehen? You submit to God. How can you drive out darkness? Wie kannst du die Dunkelheit verscheuchen? By only the light. Indem du das Licht anmachst. Resist the devil. Wie widerstehst du dem Teufel? By submitting to the word of God. Indem du dich Gottes Wort hingibst. By seeing the word of God as everything. Indem du that Gottes is everything. Wort als alles siehst. In another word, if you do not submit to God, wenn du dich Gott nicht hingibst, you cannot stop the devil from defeating you. Wirst du den Teufel nicht aufhalten können, dich zu besiegen? You see, to stop Satan from defeating you. Den Teufel aufzuhalten, dich zu besiegen. You submit to Christ. Kannst nur, wenn du dich Christus hingibst. You know, it talks about a carnal mind and a spiritual mind. Ein fleischlicher Geist. To be carnally minded. Fleischlich gesinnt zu sein. You see, in Romans 8, we are not minded. He said, to be carnally minded is tot. But to be spiritually minded. Aber geistlich. To be the word of God minded. Gottes Wort gesinnt zu sein. Ist Leben und Frieden. The others are afraid, you are never afraid. Andere haben Angst. Why? Because your mind is full of the word of God. Weil deine Gedanken sind voll von Gottes Wort. You know, if your mind is full of fear, it's dead. Wenn deine Gedanken voll von Angst sind, bedeutet das Tod. You see, he's full of fear. Wenn sie voll von Angst sind. He's full of, I don't know, I'm confused. I'm verwirrt. You see, I don't know what to do. I don't, you see, I don't complain, you see. You see, it's still full of, what are we going to do? What am I going, you are sleeping, you are dreaming of it. Why don't you dream of the world? Du träumst schon von deinen Sorgen, aber du träumst nicht von Gottes Wort. You see, you are dreaming of the problem. Du träumst von Problemen. The problem is overwhelming you. Die Probleme überwältigen dich. It's weighing you down. Sie ziehen dich runter. Praise the Lord. Halleluja. To be carnally minded. Fleischlich gesinnt zu sein. To be the problem minded. Sorgengesinnt zu sein. You see, for your mind to be full of that problem. Deine Gedanken voll von diesen Problemen sind. Is dead. Was ist tot? But to be the word of God minded. Aber Gottes Wort in Gedanken that is working for me so that I rest. Das zu wissen, dass er für mich arbeitet, his dass ich mich ausruhen peace. Kann. Das heißt Leben, das ist Frieden. There is no fear. You are so, you see, you are so calm. Da ist keine Angst. Du bist you are so calm like Elijah. Ruhig, wie Elijah. Elijah, you see Elijah. You know the Syrian army. I will always use it. Ich werde dieses Beispiel immer nennen. Elijah vor der syrischen Armee. There we are, you know you can count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can just count er them. Er konnte diese ganzen Soldaten. But you can count them. Sie waren zählbar. But Elijah was so calm. Aber Elijah war so, so calm. In Frieden. But somebody that was full of carnally minded, the servant. Aber sein Knecht, der fleischig gesinnt war. Joseph carnally minded. Der fleischig gesinnt war. Der hatte Angst. There was death. Da war Tod. Then he was here, there was panic. And ask my master, what are we going to do? Gefragt, but somebody that was spiritually minded. Aber jemand, der geistig gesinnt war. He was his spirit, you see? His life and peace. Das Leben und Frieden. No worry at all. Keine Sorgen. Those that be with us are more than those that be with them. Deswegen konnte er glauben, dass die mit ihm sind vielzähliger, als die vor ihnen stehen. How God's children give up easily. Kinder Gottes geben so schnell auf. How they give up so easy. Sie geben so schnell auf. Until they will tell you that is the last chance. Then people can say, okay, let me try. Erst wenn es dann heißt, es gibt keine andere Möglichkeit mehr, dann versuchen sie dann vielleicht. But if there are other ways, let me just choose. Aber wenn es immer noch Alternativen gibt, entscheidet man sich für die Alternative. In another word, if you do not submit to God, wenn du dich Gott nicht hingibst, you cannot stop the devil defeating you. Wirst du den Teufel nicht aufhalten können? If you allow your mind to be full of that problem, deine Gedanken schon nicht voll von diesem Problem. You know, after prayer, our mind is still full of the problem. Gebet und unsere Gedanken trotzdem noch. You will see what if it did not work? Was, wenn es nicht funktioniert? You are botting your prayer. Du treibst deine Gebete ab. You, he says, you believe and doubt not. Du glaubst nicht auf Zweifel. And the Bible has revealed to us how to submit to God. Und die Bibel hat uns offenbart, wie wir uns Gott hingeben. Let us quickly go to 1 Peter. 1. Petrus. 1 Peter 1. 1. Petrus 1. Vers 22. 22. Since you have purified your soul in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart, fervently. You see, just the same love that we read about in 1 Johannes gelesen haben. Loving one another with pure heart, fervently. That the motive should be Christ alone. Das Motiv ist Christus. Not flesh. Nicht das Fleisch. A pure heart. Ein reines Herz. Should be Christ alone. Gott, Christus allein. He says, see, you have purified your soul in obeying the truth. Obeying the truth cleans your soul. Der your Wahrheit mind. Zu gehorchen, das reinigt euer Gewissen. You see, as you obey the truth, you are writing something in your mind. Gehorcht, dann schreibst du Dinge in deine Gedanken. You see, you are writing something in your mind. Dinge in deine Gedanken. And as you keep on obeying the truth, und der Wahrheit, you keep on writing in your mind. Und weiter. And it's a matter of time, your mind will be filled up. Seine Frage, Tipps, filled up of the words of God. Voll von Gottes Wort. Written, you see, there are everywhere written the truth of überall God. Überall ist die Wahrheit in deinen Gedanken. And also in Acts 15. Apostelgeschichte 15:9. It's also saying the same thing by believing and acting on the truth. Da steht auch, dass wir der Wahrheit glauben sollen und nach dieser Wahrheit handeln sollen. You see, obeying the truth. Der Wahrheit gehorchen. It is not say obeying the Ten Commandments. Nicht den Zehn Geboten gehorchen. You see, it's not obeying the laws. Nicht den Gesetzen gehorchen. You see, it's not obeying the Ten Commandments. It's like obeying the truth. Sondern der Wahrheit die Wahrheit befolgen. You see, you know, what is the truth? Was ist die Wahrheit? Jesus says, he said, I am the way, the truth and the life. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. You see, I obey Christ. Christus zu obey the gospel of Christ. Das Evangelium von Christus. Understand that. Praise the Lord. Hallelujah. He's not obeying the Ten Commandments. Nicht den Zehn Geboten. But obey Christ. Aber Christus gehorcht. He's not obeying all the commandments, you see, the Moses law, you see. He's talking about Christ, which is the truth. He said, obeying the truth. And Jesus said, he said, I am the way, the truth, and the life. Und ich bin der Weg, die Wahrheit, und das Leben. John 14:6. We are not going to place. Johannes 14:6. You act on the truth. Du handelst. Not just saying I believe. Nicht nur du glaubst. You act. Sondern du handelst. Sagt der Because faith without work. In der Glaube ohne Werke ist tot. Ist ein toter Without you until you act, erst you musst never du handeln, believe. Dann glaubst du auch. Proverbs 6. Let us Sprüche 6. Go to Proverbs 6. From verse 16 to 19. Sprüche 6, 16 bis 19. He said, these 16 doth the Lord hate. Yea, 7 are an abomination unto him. He hates 16 here. 6 Dinge hasst er. He said, number 7 is the is an abomination. Und das siebte ist ihm ein Greuel. A proud look. Stolze Augen. A proud look. Stolze Augen. Those who will not humble themselves. Die sich nicht demütigen. You see, we want to see the seed themselves. Sie sehen sich selbst und nicht Christus. Who will not humble before God's children. Die sich vor Gottes Kindern nicht who demütigen. Who will not humble before the pastor. Die sich vor dem Pastor nicht demütigen. You will not humble before the word of God. Nicht vor Gottes Wort nicht demütigen. A proud look, a lying tongue, and hand that shed innocent blood, and heart that devised wicked imagination, faith that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. I picked two things here that I want to quickly talk about. Zwei Dinge, es gibt zwei Dinge, von denen ich da hier spreche. We have been talking about the proud. Wir haben über die Stolzen. Those that will not humble themselves. Die sich nicht demütigen vor Christus. And we also talk about he that soweth discord among brethren. Und der Zwietracht sieht zwischen Brüdern. You know, people sow discord among brethren. Leute sehen Zwietracht zwischen Brüdern. the proud look. Stolze Augen. We were in James 4. And verse 6 said, God resists the proud. In Jakobus 4:7 lesen wir, dass Gott den Stolzen widersteht. He said, he resists the proud. Den Hochmütigen widersteht. He fights against the proud. Er kämpft gegen die Hochmütigen. You see, if you are proud, wenn you du see, stolz bist, if you refuse to submit to Christ, wenn du schweigerst, dich Christus hinzugeben, you see, God fight against you. Gott kämpft gegen dich. He said, he resists. How do you resist? Er widersteht. To resist something, you fight against it. Wenn du widerstehst, dann kämpfst du dagegen an. God's word is against the proud. Gottes Wort ist gegen die Stolzen, gegen die Hochmütigen. You see, his grace is against the proud. Seine Gnade ist gegen die Hochmütigen. You know where people are growing. Wenn Leute wachsen. God's children, they are growing. Wenn Gottes Kinder wachsen. They think they know more than their master. Sie glauben, sie wissen mehr als ihr Meister. You know, people are growing. They now see themselves. They know so much. Leute wachsen und denken, dass sie so viel wissen. We are never grown before Christ. Wir sind niemals erwachsen vor Gott. You remain a baby before God forever. Christus bleibt so für immer ein Baby. Before Christ. And Satan knows that immediately you say you have grown up, he will take over. Der Teufel weiß, dass wenn du anfängst, dir etwas einzubilden auf dein Wissen, auf das Wissen, was du hast, dass er dich angreifen kann. I'm grown up to now choose my way. Dass du meinst, dass du alt genug bist, meine Wege zu know what is good for me. Wissen, was gut ist für dich. You see, your eyes have opened. Deine Augen sind jetzt geöffnet. You know, they found themselves naked. Adam und Eva sind nackt. You see, don't know that we are naked even before them, but they never see themselves naked. Aber sie haben sich nie nackt gesehen. But when they were now mature, weil sie dann reif matured in evil, reif im Bösen, they could see a naked fly. Konnten sie sehen, dass sie you know when somebody stayed too long in the toilet, wenn jemand you see some fly that are just dressed up, they are wearing suit. That's what how we praise the Lord. Hallelujah. Of course, you know that type of toilet is not here in Europe. Praise the Lord. In Matthew 10, let us go to quickly go to Matthew 10. Matthew's sin. Matthew 10. Matthew 10, verse 24. Matthäus 10, 24. He said, the disciple is not above his master. Did you see that? Der Jünger ist nicht über dem Meister. Nor the servant above the Lord. Noch der Knecht über seinem Herrn. You see, the disciple is not above his master. Der Jünger ist nicht über dem Meister. Nor the servant above his Lord. Noch der Knecht über seinem Herrn. There was a mass message. That message showed me, was it yesterday or day before yesterday? Yesterday. And we watch it. There are some truths in that, in what he preached. Es gab eine Predigt, die ich mir gestern angehört habe von einem Pastor. Und es gab einige Dinge, die er gesagt hat, die gestimmt haben. You know, we cannot because of people, evil mind, because they abuse things. Es gibt Menschen, die Dinge missbrauchen. Just throw away what the Lord wants us to embrace. Und das wegschmeißen, was der Herr eigentlich für uns möchte. He talks about some few things that praise the Lord. Halleluja. You know familiarity. You know what familiarity is. You know if you are so familiar with somebody, wenn du mit jemandem, they can even insult you. Wenn du mit jemandem so nah bist, kann diese Person dich sogar beleidigen. You see, they can even turn to insult. Man kann anfangen, diese Nähe, die man zu dieser Person hat, to God. Zu missbrauchen. Es ist Gott passiert. You see, it happened to God. Genesis 4. Let's all go there. It happened to God. Es ist Gott passiert. 1. Mose 4. Genesis 4. 1. Mose 4. Vers 8 und 9. 8 und 9. You know, Cain and Abel. Cain und Abel. And Cain talked with Abel, his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, where is Abel, your brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? You know, this is familiarity. Yes, that's Vertrautheit. You know, a whole big God. Ein großer, mächtiger Gott. You see, coming to somebody and saying, where is you have just committed the first murderer of the whole world. Der erste Mord auf der ganzen Welt. The blood is still in your hands. Das Blut ist immer noch in deinen Händen. And God is asking you. Und Gott fragt dich, was passiert? Where is Abel, your brother? Wo ist dein Bruder? He said, am I his keeper? Bin ich sein Babysitter? You know, he answered with a question. And God asked him, he answered God with another question. Er hat durch eine Gegenfrage geantwortet. You know, familiarity. Vertrautheit. We are supposed to be used to one another. Wir sollten gewohnt einander sein. If you see Paul, Peter, they were all together doing things together. Die Jünger waren alle immer zusammen, haben Dinge zusammen getan. And they were so powerful. Und sie waren so kraftvoll. And things were so wonderful. Und Dinge liefen so gut. And you see, everything was growing, everything was moving. Alles hat. You see, people started rushing, following them. Die Leute waren. Because they loved the unity that was. Und wollten auch Teil der Gemeinschaft sein. But a lot abuse it. Aber viele just like Cain. Missbrauchen yeah. Vertrautheit. Genauso wie Cain es nicht tut. Familiarity. Cain was not afraid of God. Cain hatte keine Angst mehr vor Gott. He was no longer afraid of God. Er hatte keine Angst mehr vor Gott. No respect. Kein Respekt mehr. You know, I always say people are just how we move here, all of us. How glaub, we move. Hier, we are just like, you just people start seeing you. We don't even know. Maybe, do I have 11 on my face? No. They will just be thinking that I'm even. People haven't even seen me as pastor or preacher. Leute, die von oben hier reinschauen würden, würden nicht wissen, wenn wir zum Beispiel irgendwo unterwegs sind. Sind, dass ich die Pastorin bin von der Gemeinde. Because the way we just met Joe, because the way we embrace each other, we play, we do things together. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir Scherze machen, wie wir füreinander da sind. But don't dear God. Nobody should dear God. Aber niemand sollte Gott versuchen. Nobody should dear God. Niemand sollte Gott versuchen. Because God never joke with his ministers. Denn Gott nimmt seine Botschafter nicht auf die leichte Schulter. He never joke with his ministers. Er nimmt seine Botschafter nicht auf die leichte Schulter. Für ihn ist es etwas sehr Wichtiges. And we have to be very, very careful. Wir sollten vorsichtig sein. God, don't abuse God's grace. Missbrauche Gottes Gnade nicht. Don't abuse his freedom. Missbrauche seinen Frieden nicht. Satan will destroy you. Der Teufel wird dich sonst zerstören. Without his grace. Ohne seine Gnade. You are finished. Bist du am Ende. Because you will keep on walking. Denn du wirst arbeiten. The world will never end. Du wirst unendlich arbeiten. Because grace means the end of your job. Denn die Gnade bedeutet das Ende deiner Werke. That you are no longer working. Dass du nicht mehr arbeitest, sondern er arbeitet. Without his freedom, you are in bondage. Ohne seine Freiheit bist du in Gefangenschaft. You know, Satan made that mistake of pride. Der Teufel hat diesen Fehler gemacht von Stolz. He wanted to be worshipped like God. Er wollte angebetet werden wie Gott. And it was terrible for him and his angels. Und es war schrecklich, sein Ende war schrecklich. And he was thrown out of heaven. Und er wurde aus dem Himmel verbannt. The Lord gave me a job just like he gave Peter. Der Herr hat mir eine Aufgabe gegeben, genauso wie er Petrus eine John 21, Aufgabe gegeben. Let us go to John Johannes 21. John 21. Johannes 21. From verse 15. Vers 15. So when they had done, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my lamb. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. He said, feed my lamb, that's the job. Weide meine Lämmer, das ist deine Aufgabe. He gave me this ministry. Er hat mir diese, you see? Diese Gemeinde feed my lamb. Seine Lämmer zu weiden. Feed them. Sie zu weiden. He said, it is mine. He said, notice. He did not say, feed all lambs. He said, but mine. Er hat nicht gesagt, alle Lämmer, sondern seine. I don't know. You see something here. Seine Lämmer. He said, it did not say all. Nicht alle. But mine. Aber seine. Feed my own. Du sollst seine eigene. I'm not saying, feed all lambs, but feed my own lambs. Meine Lämmer, nicht alle. Like he said in Mark 10:29. Wo auch in Markus 10:29 sagt. You see, for my sake and the gospel's sake. Um meinetwillen und das Evangelium. You see, feed my lamb. Weide meine Lämmer. He said, verse 16, he said to him again, the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. Feed only my sheep. Hüte meine Schafe. Oh, my feed my sheep. Du meine Schafe. I'm not saying all sheep. Nicht alle. But mine. Aber meine. Because there are other sheep. Es gibt noch but meine Schafe. I want you to feed my sheep. Also, du hast meine. This is a job. Das ist eine Aufgabe. He gave me. Feed die my sheep. Hat. Weide seine Schafe. Weide meine this year I think of. If not, I could have long ago quit. Und das habe ich in meinem Herzen. Deswegen kann ich nicht aufgeben und werde ich auch nicht aufgeben. If I allow the five senses to control me, wenn ich zulasse, dass fünf Sinne mich kontrollieren, dann gehe ich. I will leave without even looking back. Ohne zurückzuschauen. Verse 17. He said unto him the third time, Simon, son of Jonah, loved thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, loved thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Praise the Lord. Hallelujah. And we know of Mark 10:29. That said, for my sake and the gospel's sake. Um meinetwillen, nicht um und you nicht see, um deinetwillen. You see, not for others' sake. Nicht um einetwillen. So it's not for others' sake, but for my sake and the gospel's sake. Peter said, we have left everything. Jesus hat gesagt, wir haben alles. And Jesus said, no more. You're the one that leave anything for my sake. Und Jesus hat gesagt, jeder der etwas wegen mir zurücklässt. Let us go to number 16. Wird es zurückbekommen. Nummer 16. Number 16. You know, Moses left all. Moses hat alles zurückgelassen. To follow God. Gott how many folgen? Of you know that? He left the wife and the two sons. Er hat seine Frau und seine Söhne und seine zwei Söhne zurückgelassen. With the father-in-law, you see, he left them. Vierter Mose. Then he have to go to work for God. Und er musste arbeiten für Gott. Number 16. Vierter Mose 16. We'll quickly read and we'll see where we can get to. The time has gone. Number 16, from verse 1. Now Korah, the son of Issachar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan, and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men. And they rose up before Moses, with setting of the children of Israel, 250 pieces of the assembly, famous in the congregation, men of renown. And they gathered themselves together against Moses. You know, to be against the messenger. Gegen den Botschafter zu sein. Right against somebody that sent that person. Dann bist du auch gegen den Aussender. You see, whoever, you see, here they were against Moses. Sie waren gegen Moses. But God did not see it as against Moses. Aber Gott hat nicht gesehen, dass es he gegen Moses war. He sees it as against him. Sondern es war gegen ihn. You know, religion church, things can't just go like that. In religiösen Gemeinden können Dinge einfach passieren. But in a living church. Aber in einer lebendigen Gemeinde. In a living church. In einer lebendigen Gemeinde. People should be very, very careful. Müssen Leute vorsichtig sein. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron and said unto them, You take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore then lift ye up yourself above the congregation of the Lord. Their question, you see, they are challenging Moses. Sie versuchen Moses zu provozieren und ihn herauszufordern. They are challenging somebody, you know, when people are matured. You see, I've read all the Bible from Genesis to Revelation. You see, people have read it. You know, they believe the one, once you have read it, then you are head. That makes you to be the head. Menschen glauben, weil sie die ganze Bibel durchgelesen haben, dass das sie zu etwas Besonderem macht. It's God that makes the head. Aber es ist Gott, er macht das. Promotion comes from him. Er erhöht. Er ist derjenige, der befördert. You see, promotion comes from the Lord. And not from man. And not from you. Not from you. And when Moses heard it, he fell upon his face. And he spake unto Korah and unto all his company, saying, even tomorrow the Lord will show who I is and who is holy, and will cause him to come near unto him. Even him whom he hath chosen will he cause to come near unto him. Persist. This do take you censers, Korah and all his company. Verse 7. And put fire. Can you help us to read 7 to 10? 7 bis 10. Bringt Räucherpfannen mit und zündet Weihrauch darin an. Dann werden wir sehen, wer heilig ist, denn der Herr wird nur den in die Nähe des Heiligtums lassen, den er dazu bestimmt hat. Reicht euch das, ihr Leviten? Dann wandte er sich noch einmal an Korach und seine Leute und mahnte sie: Hört zu, ihr Leviten, der Gott Israels hat aus diesem ganzen Volk allein euch dazu ausgewählt, in seine Nähe zu kommen. Er hat euch beauftragt, die Arbeiten an seinem Heiligtum zu verrichten und damit dem ganzen Volk zu dienen. Ist euch das noch zu wenig? Du und deine Verwandten vom Stamm Levi, ihr dürft doch immer in der Nähe des Herrn sein. Aber das reicht euch offenbar nicht. Ihr wollt auch noch Priester werden. Verse 8. Let me start from verse 8. And Moses said unto Korah, Here I pray you, ye sons of Levi, seemeth it but a small thing unto you, that the God of Israel has separated you from the congregation of Israel, to bring you near to himself, to do the service of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to minister unto them. They were having their own position. Sie hatten ihre eigene Position. They were not just a baby there. Sie waren nicht nur Anfänger, sie waren reif. And he brought thee near to him, and all the brethren, the sons of Levi, which we did, and seek ye the priesthood also. You know, they were looking. You know, people were there. I don't know. Do you understand the story? Do you understand? Somebody, you see, like he says, 6 things do I hate, and the 7th is an abomination. Somebody that caused discord, you see, you cause problem between brothers and sisters, God's children. Jemand, der Zwietracht zwischen Brüdern stiftet. You see, through what you believe or what you see or what you want to do. Durch das, was du glaubst, was du tust. He said, for which cause? Verse 11. Both thou and all the company are gathered together against the Lord. And what is Aaron that you murmured against him? You see, you are gathered against God and not against man. Ihr versammelt euch gegen Gott, nicht gegen den Menschen. And Moses sent to call Datan and Abiram, the sons of Eliab, and said, We will not come up. And it is a small thing that thou hast brought us up out of the land that floweth with milk and honey to kill us in the wilderness, except thou make thyself together a prince over us. You know, when God speaks to me, wenn Gott zu mir spricht, I reveal it. I always want to speak it out. Will ich es immer aussprechen? But sometimes people force me not even to say it. Aber because of mich die Leute dazu, es nicht because they don't like I see that they don't even want to hear it. Weil ich sehen kann, dass sie es nicht mehr hören wollen. But sometimes I have to still say it. Aber manchmal muss ich es dennoch sagen. Because I don't want to reject anything for anybody. Ich will nichts für irgendjemand verweigern. Then we verse 14, moreover, they have not brought us into the land that floweth with milk and honey, or given us inheritance of field and vineyard, without put out the eyes of these men, we will not come up. And Moses was very wroth, and said unto the Lord, respect not thou their offering. I have not taken one out from them, neither have I hurt one of them. And Moses said unto Korah, be thou and all the company before the Lord, thou and they and Aaron tomorrow, and take every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the Lord, every man his censer, 250 censers. Thou also and Aaron, each of you his censers. And they took every man his censer, and put fire in them, and laid incense thereon, and stood in the door of the tabernacle of the congregation with Moses and Aaron. And Korah gathered all congregation against them unto the door of the tabernacle of the congregation. And the glory of the Lord appeared unto all the congregation. The Lord was present. Die Herr war anwesend. The Lord was present. Die Herr war anwesend. And the Lord spake unto Moses, unto Aaron, saying, separate yourself from among the congregation, that I may consume them in a moment. I don't fight people. Ich bekämpfe Menschen nicht. But somebody against a child of God. Oder jemand, der gegen ein Kind Gottes ist. You are putting yourself in a dangerous position. Du bringst dich in eine gefährliche Lage. And they fell upon their faces and said, O Lord, the God of the spirit of all flesh, shall one man sin, and will thou be wroth with all the congregation? And the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the congregation, saying, you know, God speaks through Moses. Gott spricht durch Moses. He speaks through him. Er sprach durch Moses. But, you know, he will not speak directly to them. Er hat dem Volk gesprochen. Er hat immer nur durch Mose gesprochen. They said, get you up from about the tabernacle to Korah, Datan and Abiram. And Moses rose up and went unto Datan and Abiram, and the elder of Israel followed him. And he spake unto the congregation, saying, depart, I pray you, from the tent of this wicked man, and touch nothing of theirs, lest you be consumed in all your sins, in all their sins. You know, you can be at the right, how do they say it? Is it at the wrong place at the right time? Or what, how do they say it? You know, you can, sometimes people you move with. Die Leute, mit denen du dich, you know, here it says separate from them. Die Leute, because something, destruction is coming to them. That was what I said before we started, you see? You know, people you move with. Die Menschen, mit denen du den that their cup is a full and it's running over. They're full, the cup of their sin. Aber Das Maß ihrer Sünde ist fast schon voll. His foot is so filled up and it's running over. And you are moving with them. Und du, you call them your friends. They want to celebrate marriage, you are there. Birthday, you are there. This, you are there. This, you are preaching the word of God, they never listen. But telling everything, you are there. You see, here, some, you see, God says, separate, separate from them because something is about to happen to them. Und sag hier, trenne dich von diesen Leuten, denn etwas wird ihnen jetzt passieren. Ich werde sie jetzt zerstören. Children of God, we die. Kinder Gottes werden because sterben. Of not believing the word of weil wir Gottes Wort nicht glauben. It's not the pity of this world, es geht nicht um das Mitleid dieser Welt, aber das Mitleid von Gott. Allow to be Christ alone. Zu, dass es Christus alleine we are so used to the word pity, the word love, this word love. Mitleid dieser Welt gewöhnt. I have been there. My husband and myself, we were there. Wir waren schon dort. We travel almost every weekend to Frankfurt, to places, you see, from here, from Grevenbroich. Wir haben dieses weltliche Leben gelebt. Wir haben diese, so expensive. Diese Bekanntschaften haben wir weiterhin gepflegt. Aber es hat es gebracht, nicht? But so they got up from the tabernacle of Korah, Jada, and Abiram on every side, and Datan and Abiram came out and stood in the door of the tent, and their wives and their sons and their little children. And Moses said, you see their wives, their sons, and even little children. That's the kinder. Even little children. Die kleinen Kinder. You know, people want to protect. But they want to beschützen. Ah, little children. Why? You know, some, when you just preach to some, why are little children dying? Why are little children? Why are they? Why should they? Well, ask me why angels should be thrown into hell. Angel are going to be thrown into hell. If they refuse to obey God. Es gibt Menschen, die fragen, ja, wieso leiden Kinder, aber dann würde ich eine Gegenfrage stellen, sagen, wieso werden Engel in die Hölle geschmissen, weil Gott gerecht ist. And Moses said, hereby you shall know that the Lord hath sent me to do all these works, for I have not done them of my own mind. If these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord hath not sent me. Oh, I love this. I love this. I love this. For you to know that he sent me. Damit ihr wisst, dass mich gesandt hat. Because you challenged me. Denn ihr habt mich herausgefordert. But if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth and swallow them up, with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, then you shall understand that this man hath provoked the Lord. And it came to pass, as he had made an end of speaking all this words, that the ground cleave asunder that was under them, and the earth opened her mouth and swallowed them up, and their houses and all the men, and appertained unto Korah and all their goods. Praise the Lord. You know, well, this is the same God that we still have. Das ist der gleiche Gott, den wir heute noch dienen. He knows how to take care of his own. Er weiß, wie er auf seine Kinder aufpasst. He knows how to, that's why I don't even bother. Sie macht mir keine Sorgen. Sometimes I want to ask some question. I just say, is there any need? Jesus never defended himself. Jesus hat sich nicht verteidigt. He never defended himself. Hat es nicht nötig, sich verteidigen. Er hat sie verlassen. Because I have somebody fighting for ich me. Ich habe jemanden, der für mich kämpft. I want to ask questions. people and say, let me ask some questions because of something that I've seen, that I've heard, that I just, okay, let me just leave it because I just see it. I pity them. I pity people. Ich habe Mitleid mit den Menschen. Vers 33. They and all the upharten. So then went down alive into the pit, and the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. And Israel that were around about them fled out of the city of them, at the cry of them, for they said, lest the earth swallow us up also. People started running, so that the earth will not swallow them. Leute ran weg, weil sie hatten Angst, dass das Feuer sie auch mit zerstört. And there came out a fire from the Lord and consumed the 250 men that offered incense. 250 men were consumed by fire. Zerstört durch Feuer, verzehrt vom Feuer. Praise the Lord. Halleluja. Like Paul said, how am I become your enemy because I tell you the truth? Bin ich Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Because I tell you what the Lord sent me to give you. Weil ich euch das gebe, was der Herr mir gegeben hat. You know, sometimes it can even be brothers and sisters. Manchmal können es auch Geschwister sein. It can be somebody so close to you. Jemand, der dir so nah steht. Number 12. Look at number 12. 4. Mose 12. Number 12. We just read one to some places there. Look at number 12. Some verses here. And Miriam and Aaron speak against Moses because the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. You know, people are against God's children for different reasons. Leute sind gegen Gottes Kinder aus verschiedenen Gründen. You see, if you choose the word of God, people will be against you. Wenn du dich für Gottes Wort entscheidest, werden Leute gegen dich sein. In your life, in any way. In deinem Leben, in deinen Entscheidungen. If you tell them the truth, they will go against you. Wenn du ihnen die Wahrheit sagst, werden sie gegen dich. Nobody want to hear the truth. Niemand will die Wahrheit hören. And they said, had the Lord indeed spoken only by Moses, hath he not spoken also by us? And the Lord heard it. You know, they can challenge you. Are you the only one that hears from God? I hear from God also. Touch not my anointed. Do my prophet no harm. Be careful with my prophet. Be careful with my messenger. Tut meinen Boten nichts. Be careful whom who with those I call and tut denen, I choose. Die ich auserwählt habe, nichts an. I sent. Und ich sende dir nichts an. They can hear now from God. They believe they cannot hear from God. Sie glauben, dass sie jetzt von Gott hören. And when you say, okay, see, look out, they will say, no, that is not. They are telling Moses that what you hear from God, we hear also from God. And you know, what you are saying is lie. What I'm saying is true. You know, they want to. They are challenging somebody. Sie fordern Mose heraus. And they say, verse 2 again. Had the Lord indeed spoken only by Moses, had he not spoken also by us? And the Lord heard it. Now the man Moses was very meek. Somebody, Moses, meek. To be meek. How are you meek? When you submit to Christ, that's meekness. When you see Christ in all areas of your life. Wenn du Christus in allen Bereichen when it's all about Christ for you. Wenn es hier nur um Christus geht, that's meekness. When God says you are big, you believe you are big. Gott sagt, du bist groß. Whenever he died for you, see, you just accept everything. I'm not separate. I'm not trying to play religion, you see. Du versuchst nicht Religion zu spielen. You see, no, I don't want that. I don't want his blessing. I don't want to be rich. Ich will nicht reich sein. I just want to be. If even I don't have anything, auch wenn ich nichts habe, aber du bist ein Lügner. Accept everything he died for. Alles, he became poor so that you are rich. Arm geworden, you so see, became him in Israel, you were here. Durch seine you see, Wunden wurdest du geheilt. All he did for you. Now, the man Moses was very meek. Moses wrote here. Stelle geschrieben. He wrote here, er hat das that he was very mean. Aufgeschrieben. Because God is very to him. Weil Gott so we don't write it that way. Verlaute würden es nicht aufschreiben. It might even tell somebody else to write it. Oder vielleicht sagen, schreib because that is what he would prefer to see. Ich will es nicht selbst aufschreiben. Ich bin zu demütig. To be humble is accepting every God, everything God said about you. Alles zu akzeptieren, was Gott über dich sagt. He will say you are nothing, you believe you are nothing. Wenn er sagt, du bist nichts, dann he will say you are meek, you are, you see, you are the greatest, you believe. Du bist demütig, you are not ashamed to come out and say, I am the greatest. The Lord said, I am the greatest. Wenn er sagt, du bist der Größte, dann wirst du dich nicht schämen, das zu sagen und das zu bezeugen, dass du der Größte bist, weil du alles akzeptierst, was er dir sagt. He said, above all the men which were upon the face of the earth. Oh. And Moses wrote this place. Moses hat das geschrieben. Er hat alles akzeptiert, was Gott ihm gesagt hat. Suddenly unto Moses, and unto Aaron, and unto Miriam, come out, ye three, unto the tabernacle of the congregation, and they three came out, and the Lord came down in a pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle. And called Aaron and Miriam, and they both came forth. And he said, hear now my words. If there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. In a vision and in a dream. My servant Moses is not so. Who is faithful in all my house? With him will I speak mouth to mouth. Not in dream. Nicht in Träumen. Not in vision. But mouth to mouth. Von Mund zu Mund. Even apparently, I'm not in dark species. And the similitude of the Lord shall he behold, wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? Here he called, he still called Moses, my servant. Er hat Moses noch seinen Knecht genannt. I am his daughter. Ich bin seine Tochter. I am his son to him. Ich bin ein Sohn für ihn. And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed, and the cloud departed from all the tabernacle. And behold, Miriam became leprous, white as snow. And Aaron looked upon Miriam. And behold, she was leprous. Praise the Lord. Hallelujah. John, can you help us to read 11 and 12? 11 and 12. Aaron flehte Mose an, bitte vergib uns, wir haben unrecht gehandelt und Schuld auf uns geladen. Aber lass Miriam nicht wie eine Totgeburt aussehen, die halb bewusst aus dem Mutterleib kommt. And Aaron said unto Moses, alas, my Lord, I beseech thee. He now called him my Lord. He called Moses my Lord. Er hat dann Mose seinen Herrn genannt. You know, until people see things, they don't even know who is who. Erst wenn Leute Dinge sehen, dann fangen sie an zu erkennen, wer ist. He said, my Lord. Mein Herr. No, it's no longer Moses, who are you? Es ist nicht mehr Moses. You hear from God, I hear du hörst from God. Ich höre von Gott. The Lord just revealed the difference between Moses and them. You see? Der Herr kann offenbart, was not the difference. For him Moses to call you, he equipped you. Wenn er dich berufen hat, hat er dich auch ausgestattet. He called me and he equipped me. Er hat mich berufen und ausgestattet. I beseech thee, lay not the sin upon us, wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned. Let her not be as one dead, of whom the flesh is half consumed, when he cometh out of his mother's womb. And Moses cried unto the Lord, saying, heal her now, O God, I beseech thee. And the Lord said unto Moses, if her father had put spit in her face, should she not be ashamed 7 days. Let her be shut out from the camp 7 days. And after that, let her be received in again. And Miriam was shut out from the camp 7 days. And the people journeyed not till Miriam was brought in again. And afterward, the people removed from Hazeroth and pitched in the wilderness of Paran. Praise the Lord. Hallelujah. It's a consuming fire. Yes, and zerstörerisches Feuer. Thank you, thank you. Maybe we just close with there. We continue from there. Praise the Lord. Hallelujah. You know, don't joke with somebody that humbled himself before Christ. Sing, spiel nicht mit jemandem, der sich vor Christus demütigt. That man, you see, you are so you learn to connect Christ to everything. Der don't just joke Christus with mit allem verbindet. You have to be very, very careful. Du musst aufpassen, wenn es um seine Person geht. You see, Tony, you just keep trying to make. Not Jesus, just in Matthew 18. Matthew he 18. Said, whoever offend this little one. Doch immer dieses, you know, this is, kleine, you are talking about the Old Testament. Kind hier, angreift. The New Testament, Jesus talked about us. Im Neuen Testament hat Jesus über uns gesprochen. He said, whoever offend this little one. Doch immer dieses, he said, it's better you won't bring him. Zur Sünde verleitet. Es ist besser, dass diese Person sich umbringt. It's better you kill yourself than to even offend this little one. Diese Kinder, die sich mir hingegeben haben, angreift. You know, people don't know how God's children are dangerous. Leute wissen nicht, wie gefährlich die Kinder Gottes sind. That means somebody that surrendered to Christ. Jemand, der sich wirklich Christus hingibt. That's why it's so important we submit to Christ. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns He fights for you. He fights for us. Er kämpft für uns. You got them just see him in all areas. Seh ihn in allen Bereichen. You see, his vengeance is mine. Die Rache ist sein. I will recompense. Er wird vergeben. Vengeance is mine. Die Rache ist sein. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we stop there and we continue from there as the Lord directs.